Den Rest des Tages verbrachte Morley damit, ihre Besitztümer in die morbide Mücke zu laden. Mary tauchte nicht mehr auf. Als es Zeit zum Abendessen war, wurde ihm bewusst, dass er die ganze Arbeit allein machte. »Wo bleibt sie?«, dachte er. »Das ist verdammt ungerecht.« Als er gerade beide Arme voll Kleidung aus der Kapsel stieg, bemerkte er, wie im fahlen Licht der Dämmerung eine Gestalt näher kam. Wer war das? Angestrengt starrte er ins Halbdunkel. Es war nicht Mary. Es schien ein Mann zu sein. Eine großgewachsene, breitschultrige Gestalt in einer Robe und lange dunkle Haare. Plötzlich hatte Morley Angst. »Es ist der Erdenwanderer«, erkannte er. »Er kommt, um mich zur Verantwortung zu ziehen.« Zitternd bückte er sich und legte das Kleiderbündel ab. Das Gewissen begann ihn zu quälen. Er fühlte, wie ihn die Last all seiner schlechten, falschen, dummen Handlungen niederdrückte. Monate, Jahre. Er hatte den Erdenwanderer so lange nicht gesehen. Die Last wog schwer. Die Last, die niemand von ihm nehmen konnte. Niemand, außer dem Mittler. Die Gestalt blieb vor ihm stehen. »Mr. Morley?« »Ja?« Morley spürte, dass ihm Schweiß auf der Stirn stand. Er wischte mit dem Handrücken darüber. »Ich bin müde. Ich habe stundenlang gearbeitet, um diese Kapsel zu beladen. Das ist eine anstrengende Sache.« Der Erdenwanderer sagte, »Diese Kapsel, die morbide Mücke, wird sie nicht nach Delmark O bringen. Deshalb muss ich eingreifen, mein Freund. Sie verstehen?« »Ja, ich werde Ihnen beim Umladen helfen.« Der Erdenwanderer hob einen Stapel Kartons auf, schritt die Reihe der Kapseln entlang und blieb schließlich neben einer stehen. »Ich würde diese hier empfehlen. Sie sieht zwar nicht sehr vertrauenerweckend aus, doch technisch ist sie einwandfrei.« »Aber«, stotterte Morley mit einem hastig zusammengerafften Stapel Kleider nachkommend, »ich meine danke. Auf das Aussehen kommt es ja nicht an. Was zählt, ist das Innere. Bei Menschen genauso wie bei Kapseln, nicht wahr?« Er lachte. Doch als er merkte, wie schrill und hysterisch es klang, verstummte er abrupt. Der Schweiß auf seiner Stirn wurde eiskalt. »Es gibt keinen Grund, sich vor mir zu fürchten«, sagte der Wanderer. »Nun, rein intellektuell betrachtet weiß ich das«, erwiderte Morley kleinlaut.